herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die Ausgabe 28, 2013. Glauben heißt nicht wissen. Diese Woche war diesmal insgesamt gesehen total langweilig. Ja. Das hat dazu geführt, dass ich erst kurz vor Ende der Woche überhaupt angefangen habe, hier zu recherchieren, was interessant sein könnte. Ja. Und bin bei so ein paar Sachen hängen geblieben. Beispielsweise bei der Meldung von der Free Software Foundation, FSF, über Patentrolle. Ja, da hat zum Beispiel jemand wieder Schwierigkeiten bekommen von dem Patentroll, so die Free Software Foundation Neo Media Technologies. Und zwar ging es da um eine Software, diese Firma, die hier Abmahnung bekommen hat, ja, das amerikanische Äquivalent dazu, das mit QR-Codes in Verbindung steht, ja, und dann meldet sich diese Neo Media Technologies und möchte da gern was lizenzieren, ja, ansonsten droht eben da rechtliche Schritte. Und die Free Software Foundation, die macht hier klar, dass diese Patentrolle also sehr ein großes Problem eben sind für Software, nicht nur für Software, aber das ist eben die Sache, mit der sich eben die FSF beschäftigt. Und da ist eben das große Problem, dass man eben als Softwareentwickler kaum noch was machen kann, ohne von solchen Firmen abgemahnt zu werden, ja, wenn das Projekt ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit eben übersteigt. Klar, wenn man unterm Radar bleibt, ja, dann ist es natürlich unkritisch. Ja, aber wie immer kommen die Kakerlaken erst, wenn es was zu holen gibt. Ja, und in dem Fall dann eben die Patentrolle, wenn man Geld damit verdienen kann. Ja. Ja, also der Richard Stallman, der bekannte Open Source Guru, hat es auch nochmal ausführlich diskutiert, weshalb ich auch einen Artikel hier oder diesen Artikel von der FSF direkt verlinkt habe. Dort findet ihr weitere Links eben auch zu dieser Diskussion von Richard Stallman. Richard Stallman ist ja immer ein bisschen, überzogen, ja, aber das ist auch gut so, ja, weil auf der anderen Seite sind eben die überzogenen Forderungen der Industrie beziehungsweise eben von diesen Patentrollen und anderen Leuten, die eben hier Innovationen stoppen wollen wegen dem Geld, ja, und die eine Seite natürlich extrem proprietäre Software und eben auf der anderen Seite Richard Stallman mit der extrem offenen Software. Irgendwo natürlich in der Mitte liegt da irgendwo dann die Balance, aber man braucht solche Leute wie Richard Stallman unbedingt, um eben hier eine Gegenfront zu machen, denn ohne die andere Seite, ja, die extreme andere Seite, ja, da wird sich das dann verschieben in die eine oder andere Richtung, ja, wenn der Gegenpol fehlt. Also deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Aber egal, auf jeden Fall, diese ausführliche Diskussion oder die ausführliche Ansprache da von Richard Stallman ist hier in einem kompletten Wortlaut nachzulesen. Wahnsinn. Ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht... Ah ja, es gibt ein Audio-Mitschnitt, weil das ist dann vielleicht doch etwas besser noch als die ganzen Dinger hier zu lesen. Übrigens noch ein kleiner Hinweis, das New Hackers Meeting 2013 in Paris, Frankreich, also auch für uns hier in Europa da natürlich optimal zu erreichen, ja, würde ich mal sagen, gibt es ausgezeichnete Bahnverbindungen nach Paris. Am 22. bis 25. August in Paris findet diese Veranstaltung statt und ich denke, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Vielleicht mal gucken, vielleicht gehe ich hin, ich weiß noch nicht genau, aber da könnt ihr euch schon mal informieren. Ich verlinke das jetzt auch gleich nochmal, dass ihr das auch noch euch vielleicht mal angucken könnt. So, genau, also Patentrolle. Und was finde ich noch noch fast noch schlimmer ist als diese Patentrolle, sind diejenigen, die dieses FAT verbreiten, ja, diese Unsicherheit, und damit eben Benutzer wirklich verunsichern und davon abhalten, eben zum Beispiel bestimmte Software oder Programme oder Techniken zu benutzen, ja, wenn diese Angstmacherei eben auf dünnen Beinen gestellt ist. Natürlich, man kann es so sehen, ja, also wenn ihr lieber keinen Ärger haben wollt mit den Patentrollen, ja, dann macht am besten gar nichts, ja, bleibt schön daheim, ja nichts veröffentlichen, ja nichts coden, ja, kein Programm schreiben und schon gar nicht rausgeben, und dann seid ihr sicher. Ja, aber ansonsten kriegt ihr es irgendwann früher oder später mit so einem Patentroll zu tun. Ja, und das ist dann eben der Zeitpunkt, wo man dann ganz schnell sieht, dass diese Angstmacherei eigentlich nur auf eines abzielt, nämlich diese ungerechtfertigten Lizenzzahlungen zu leisten, obwohl es noch gar nicht feststeht, dass man das überhaupt machen muss. Ja. Also das ist schon ziemlich schlimm. Es gibt bei uns auch so eine Seite hier in Europa, ja, leider eine, die weltweit immer wieder zitiert wird von einem, der auch bezahlt wird von anderen Firmen, die dafür bekannt sind, immer wieder mit Patenten um sich zu werfen und andere Mitbewerber abzumahnen. Das ist schon eine große Schande. Noch viel interessanter und noch viel ja schlimmer finde ich, dass dann eben die Medien die Nachrichten von einem solchen Menschen, von einem solchen FAT-Verbreiter, dass die auch noch weitergeben, nur um wieder ein paar Klicks zu bekommen und um eine große Schlagzeile zu haben, ja, wie zum Beispiel Android ist illegal, ja, oder Open Source Software mit einem Bein im Knast, ja, und so weiter. Also das ist zwar schön für die Klicks, ja, aber ich finde es unverantwortlich, dass man solchen Menschen auch noch eine Plattform gibt oder dass die Medien, muss man ja sagen, diesen Menschen noch eine Plattform gibt und eben diese Nachrichten noch publik, noch bekannter machen, ja, als die eh schon sind. Da kann seine Meinung ja äußern, wie er möchte, ganz klar, aber andere haben dann die Verantwortung zu übernehmen, wenn eine solche Meinung, die eben der reinen Angstmache, der reinen Panikmache entspricht, dass die eben dann weiter verbreitet werden. Da macht man sich Mitschuld an diesem Verbreiten von diesem FAT. Ja. Fear, Uncertainty, ja, und Doubt. Das sind so ziemlich das Schlimmste, was Innovation passieren kann. Google Plus, die haben jetzt was anderes gemacht, damit man seine Sachen mehr und besser verbreiten kann. Und zwar haben die jetzt eingeführt, dass die Plus Ones, also das, was die Freunde hier mit einem Plus Eins versehen, dass das auch in den Kreisen von den Bekannten auftaucht. Und ja, das ist die Community natürlich mal wieder gespalten. Klar, die Community ist immer gespalten, egal was Google macht, ja. Wird immer einer geben, der sagt, nein, niemals, ja. Aber hier ist es natürlich wirklich so, dass es schon eine gewisse Umstellung jetzt ist. Ja. Bisher war es immer so, dass man nur das in seinem Stream gesehen hat, was man auch selbst in seinen Kreisen hatte, ja. Und wobei, stimmt ja auch nicht ganz so. Derjenige, der in seinem Kreis, in einem Kreis war, der konnte ja auch zum Beispiel eine Nachricht sharen, also teilen, ja, von einem anderen. Und so sehe ich natürlich dann auch die Nachricht eines anderen in meinem Stream. Von daher ist es gar nicht mal so arg der Unterschied. Nur ist es jetzt eben so, dass die Leute, die eben nur plus eins klicken, und das gemacht haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass es nicht in einem Stream von anderen zu sehen ist und die damit belästigt werden, dass da vielleicht eben jetzt am Anfang noch passieren kann, dass da vielleicht Posts auftauchen, Naja, wo der einen die vielleicht lieber nicht geschert hätte und jetzt tauchen die da auf in einem Feed. Man kann diese Funktion abschalten, so dass genau das nicht passiert, so dass zum Beispiel das leicht bekleidete Manga-Mädchen, ja, dass man da mit +1 versieht, ja, dass das eben nicht jeder in seinem Stream sieht, der in den Kreisen ist. Ja. Das kann man einstellen, aber man kann nicht einstellen, dass man das nicht sieht, was andere +1, wenn die es nicht eigentlich +1. Ja, also die das mit +1 zu sehen, die das nicht eingestellt haben. Ja, also die Verantwortung liegt da bei demjenigen, der eben die Nachricht daraus. Und ich selbst habe übrigens die Funktion offenbar noch gar nicht. Ja, ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwas sehe in meinem Stream, wo andere mit einem +1 versehen haben. Und ich kann auch keine Einstellung bei mir finden, wie man das ein- oder ausschalten kann. Vielleicht sind noch nicht alle Accounts umgestellt, würde mich nicht wundern, mein Account wird sowieso immer als letzter umgestellt, ne? So gefühlt natürlich. Ne? Stimmt nicht, habe letztens auch mal einen Dienst früher bekommen, habe ich nicht sehr gefreut. Also, ja, gut. Eine Funktion, die man eben abschalten kann, die sicherlich noch für einige Diskussionen sorgt in den nächsten Tagen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Leider eine traurige Nachricht gibt's auch. Der Seth Weidel, ja, oder Seth Weidel, der einer der Fedora-Entwickler, ja, der auch YAM programmiert hat, Yellow Dog Updater, ist bei einem Fahrradunfall gestorben. Er wurde in einem Unfall tödlich verletzt und das ist sehr, sehr tragisch, natürlich. Er war ein sehr großer Antriebsmotor für das Fedora-Team und mit seinem YAM-Paketmanager war er dann doch ziemlich, sag ich mal, bekannt. Seth Weidel hat sich auch anderweitig sehr engagiert, auch für Open-Source-Software und es ist schon ziemlich arg, dass eben so jemand beim profanen Unfall mit dem Fahrrad ums Leben kommt, aber so ist das, weil auch die Silicon Valley-Größen sind eben nur Menschen. Und hier ist es eben passiert, dass ein Autofahrer Seth Weidel von hinten erfasst hat. Ja. Und er wurde dann auch später im Krankenhaus für tot erklärt. Der Autofahrer ist zunächst geflohen, ja, und hat sich aber dann auch gestellt und er ist auch ohne Fahrerlaubnis gefahren. Die hat er schon vorher verloren. Und ich weiß nicht, was da jetzt war. Ja, man kann es wohl nicht so sagen und wir werden es auch hier wahrscheinlich nicht so genau rauskriegen, es sei denn hier vielleicht im Fedora Forum, dass das dann noch nachträglich behandelt wird, weil das ist ja normal, es ist ja leider immer so, ja, man hört zwar das, aber nicht nicht weiter dann aufgeklärt wird in der Öffentlichkeit, warum, weshalb, ja, und wie das genau passiert ist. Also das ist schon ziemlich schlimm. Und ich habe es da jetzt hier nicht verlinkt, aber für die Klee-Fans ist es auch eine Katastrophe. Der Corey, ich hoffe, sein Name, der ist recht kompliziert. War recht kompliziert. Ist leider auch verstorben. Der Darsteller von Finn Hudson. Corey Montes hieß er und Kanadier. Und er wurde tot in seinem Hotelzimmer gefunden. Ja. War offenbar zu einem Zeitpunkt, als er gestorben ist, alleine. Auch hier laufen noch die Ermittlungen. Und hier ist die Chance schon größer, dass man danach auch erfährt, warum das so ist. Man, wichtig ist es für ihn nicht mehr, aber für die Hinterbliebenen und für die vielen, vielen Fans, die er hatte, umso wichtiger. Ja, ein Revival hat GNU-PG bekommen, der GNU Privacy Guard, die PGP-Verschlüsselung sozusagen nach dem US-Spionageskandal. interessant. Immer mehr Leute denken jetzt darüber nach, das auch zu benutzen. Ja, ich selbst habe auch mal meine Keys wieder geordnet. Ja, es ist halt in der Tat so. Ich hab's ja, ich glaube, letzte Woche auch drüber gesprochen oder vorletzte Woche. Das Problem bei dem Verschlüsseln ist, dass es einfach zu aufwendig ist. Niemand verschlüsselt seine Daten, auch wenn man nur ein paar Klicks mehr machen muss. Ja, und das ist hier normalerweise weitaus mehr erforderlich als nur ein paar Klicks. Dennoch gibt es offenbar immer mehr Leute, die sich jetzt angesichts dieser Problematik dafür interessieren. Und das ist auch gut so, das ist auch richtig so. Ich hoffe, dass da vielleicht dann auch mal der Bevölkerung ins Bewusstsein rückt, dass die E-Mail oder diese Secure-Mail eine reine Geldmacherei ist und dass so eine Mail zu verschlüsseln mit GPG-Schlüssel, ja, wesentlich sicherer ist bei 4096 Bit als diese lächerlichen D-Mail-Sicherheitsvorkehrungen. Da lachen ja die Hühner. Ja. Und das gilt auch für das Unterschreiben einer Mail. Ja, also nicht nur für die Verschlüsselung, sondern auch für das Signing der Mail ist GPG geeignet, war schon immer geeignet dafür. Und jetzt kommen dann eben diese halbgaren Dinger, die überhaupt nicht so sicher sind wie jetzt zum Beispiel GPG. Und das sollte man immer bedenken. Vielleicht rückt das dann auch mal ins Bewusstsein. Aber Krypto-Partys gab es jetzt hier tatsächlich in Berlin, ja, Krypto-Partys, wo Leute eben der Kryptographie nahe gebracht werden. Das heißt, Leute kriegen aktiv gezeigt, wie sie ihren Key einrichten können, ja, warum Kryptographie wichtig ist, warum Verschlüsseln der Sachen wichtig ist, und auch kriegen die praktisch vor Ort gleich geholfen, so einen Key festzulegen, ja. Und da ist ja auch wichtig, dass zum Beispiel das Passwort gut ist, ja, weil der beste Schlüssel hilft nichts, wenn das Passwort zu schwach ist. Das geht einfach nicht. Ja. Und deswegen auch da ganz wichtig, dass da den Leuten geholfen wird. Ja. Es geht da nicht nur um GPG, ich weiß nicht mal diesen Namen, ja. Sondern auch zum Beispiel so Sachen wie TrueCrypt und so weiter. Natürlich ist eben diese PGP-Verschlüsselung da auf jeden Fall im Mittelpunkt, denn das ist eines der wichtigsten und besten Tools, die es gibt und einer der sichersten Tools. Und auch hier Edward Snowden hat ja hier bestätigt quasi, dass die Verschlüsselung nicht geknackt werden kann von der NSA einfach so. Ja. Und wer also Daten verschlüsselt, der ist zumindest mal da sicher. Das scheint also hier auch etwas zu sein, was man gelernt hat aus diesem ganzen Skandal. Bisher hat man immer gesagt, ja, da hat die NSA eine Hintertür eingebaut und so. Na, das ist offenbar Unfug. Ja. Was auch immer wieder der Kryptographie-Experte Bernd Schneier gesagt hat, immer und immer wieder, ja, das ist Blödsinn, da ist keine Hintertür drin in der RSA-Verschlüsselung, in der AES-Verschlüsselung, da ist nichts drin, weil eben zu viel Code erforderlich wäre, der würde auffallen und hier ist auch von Algorithmus her, der ist sicher. Er selbst bürgt dafür sozusagen. Ja. Ihm wäre das auffallen und die NSA empfiehlt ja auch diese Verschlüsselung zu nutzen, AES-Verschlüsselung beispielsweise. Das ist deswegen, also alle staatlichen Stellen sollen diese Verschlüsselung nutzen, weil sie eben sicher ist. Ja. Wenn die nicht sicher wäre und die AES-Verschlüsselung würde empfohlen werden von der NSA, dann würde das ja bedeuten, die NSA meint, sie wären die einzigen, die diesen Code knacken könnten und alle Kryptographie-Experten der Welt wären nicht so gut wie die NSA-Kryptographie-Experten und deswegen müsste das also das so sein, die anderen können es nicht knacken, aber wir können es knacken. Das ist Unsinn. Wenn die NSA das knacken könnte, dann könnten es auch andere knacken. Und deswegen würde die NSA nicht empfehlen, den amerikanischen Regierungsstellen AES zu nutzen, wenn es knackbar wäre von der NSA wissentlich. Also das ist einfach eine unlogische Konsequenz, die sich daraus ergibt. Ja. Also Krypto-Partys in Berlin, vielleicht gibt es auch bald mal einen anderen Städten, vielleicht Hamburg wird es doch auch anbieten, ja, was weiter südlich wäre vielleicht, also vielleicht München, ja, wäre vielleicht schon mal gar nicht übel, ja. Vielleicht finden sich ja dort auch noch ein paar Computerclubs, die das angehen können. Viel das da eigentlich nicht, außer halt den entsprechenden Räumlichkeiten und die Organisation. Die Software ist alles, ist natürlich alles kostenfrei erhältlich, die man dazu braucht. Man könnte theoretisch den Leuten dort auch komplett ein sicheres System wie Linux direkt dort installieren. Linux Install Partys gibt es ja sowieso schon. Und so, dass quasi jemand ein abgesichertes System schon mal installiert kriegt und auch erklärt kriegt, warum und wie das die Absicherung dann eben funktioniert. Wäre eine gute Sache. Dann habe ich noch was, und zwar die neue Maps-Version ist herausgekommen. Da werde ich nachher im Uncast darüber nochmal was Genaueres erzählen. Und wie erwartet wurde angekündigt, dass Latitude abgeschaltet wird. Ja, Latitude wird es nicht mehr geben. 9. August ist, glaube ich, der letzte Tag. Und für alle, die jetzt wieder jammern, nein, wieder ein wichtiger Dienst, weg, ja, gut. Es ist ja, es ist so ein bisschen wie mit dem Reader, ja. Wenn der Dienst abgeschaltet wird, auf einmal jammern alle, ja, weil es eben cool ist, gegen Google zu jammern, ja, wie schlecht doch Google ist und die Leute verarscht und so weiter, ja. Ja, nur hat es vorher halt kaum jemand benutzt. Also wir hatten schon Latitude benutzt, ja. Selbst von meinen Freunden, 3, 4 Leute benutzen das und alle anderen, die denken da gar nicht dran. Das ist dann viel zu kompliziert oder haben Bedenken da und so weiter und so weiter. Aber hier ist noch zusätzlich was, nämlich das Latitude, das eigentliche Latitude, die Sünde vom eigentlichen Latitude, der bleibt, nämlich weiter unter Google Plus. Und da sieht man auch wieder, wohin der Weg geht, so wie ich es immer gesagt habe, es gibt kein Google mehr, es gibt nur noch Google Plus. Google Plus ist gleich Google. Ja, ich kann es immer und immer wieder sagen, ich sag's aber noch 1000 Mal, wenn es sein muss, weil offenbar wollen es die Leute nicht kapieren. Wer Google Plus nicht will, am besten kein Google mehr nutzen, weil Google ist Google Plus, ganz einfach. Und dort ist auch denn diese Latitude-Funktion wieder, denn dort kann man ja auch einschalten und sehen, wo dann eben die entsprechende Position, die entsprechende Person ist. Ja, im Profil beispielsweise. Jemand, der freigeschaltet ist, kann in dem Profil sehen, anklicken und dann kriegt das punktgenau auf der Karte, wenn das so punktgenau freigeschalten ist, ansonsten eben zum Beispiel Städte, weit oder so gesehen, ja, je nachdem, wie derjenige, der hier diese Position preisgibt, das auch dann eingestellt hat, ja. Und diese Funktion wird jetzt schon bei Google Plus mehr benutzt, als bei Latitude überhaupt jemals benutzt wurde, weil eben mehr Leute Google Plus aktiv sind als Latitude aktiv. Das steht fest. Und somit es ist auch viel einfacher hier. Bei Google Plus gibt's eine Funktion nebendran, ja, im Handy, die nennt sich dann Locations. Und dort kann man das dann aufrufen. Dort kriegt man dann eben die Position gezeigt von seinen Bekannten eben, die sich dafür freigeschaltet haben. Ja, so ist das eben. Und von daher sehe ich da auch überhaupt gar kein großes Problem da drin. Die Funktionen bleiben quasi erhalten. Ja, und damit ist eigentlich alles, was ist, alles unproblematisch, ja, aber ja, Kleinigkeiten sind halt anders, natürlich, die Dienste verändern sich und ja, man braucht einen Google Plus Account, für das zu nutzen. Hat irgendjemand noch keinen Google Plus Account bei Google und nutzt Google? Dann einfach mal gucken, so vielleicht alternative Anbieter, denn Google ist Google Plus. Ja, und GTA 5. GTA 5, der Meilenstein der Videospielgeschichte. Ja, der Meilenstein der Videospielgeschichte. Ich sag's noch ein paar Mal, wenn es sein muss. Denn es ist einfach grandios, was hier wieder mal gezeigt wird. Ja. Die Grafik ist exzellent. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Und es wird auch wieder mal gezeigt, wie aufwendig auch hierzu so ein Spiel sein kann, wenn man in einer quasi in einer freien Welt agieren kann, ja, hier bei dieser GTA-Serie ist das ja sehr weit verbreitet, ja, oder ist es ja so, dass man eben komplett sich bewegen kann. Hier kann man dann auch tauchen, unter Wasser auch tauchen, ja. Es gibt ja andere Flugzeuge, mit denen man fliegen kann, beispielsweise Jets, ja. Es werden noch mehr Elemente eingefügt. Die Grafik ist so phänomenal, so irre gut, ja, dass man schon das Gefühl hat, das ist alles real, ja. Und hier drin kann man sich frei bewegen in dem GTA-Stil, und das ist ja, das ist unglaublich. Und diese Reaktion habe ich eigentlich fast immer bei jedem GTA-Teil, ja, weil es ist einfach faszinierend, wie weit hier die Entwickler bei Rockstar eben immer wieder gehen können, um das noch realistischer zu machen. Ja. Fehlt eigentlich nur noch die gute Storyline. Da ist noch ein bisschen weniger bekannt. Ich habe hier einen Link hinzugefügt, da kann man ein 4 Minuten langes Video sich angucken, und da sieht man dann einiges, ja. Das Ganze spielt übrigens in Los Santos, ja, Los Santos, damit dürfte es, soweit ich das noch weiß, in dem Gebiet sein, in dem auch GTA 3 San Andreas gespielt hat, wenn ich das richtig weiß, meine ich doch, ja, zu wissen, dass es so ist. Und ja, genau, das müsste so sein, das Südkalifornien, genau. Und LA soll da auch mit dabei sein. Ja, also es ist schon ziemlich ziemlich atemberaubend, das GTA 5. Ja. Allerdings, es gibt auch noch etwas, was äußerst kurios ist. Die Grafik ist sehr, sehr genial. Ich weiß nicht, welches System da gezeigt wird. PlayStation 3 Grafik, das ist schon, also ich weiß, die PlayStation 3 ist immer wieder für eine Überraschung gut, aber wenn man das so sieht, könnte man das eigentlich nicht denken, dass die PS3 dazu fähig ist, ja. Und es ist tatsächlich aber momentan angekündigt für September nur für die PS3 und Xbox 360, nicht für die neuen Konsolen. Da wurde noch kein Wort drüber verloren, nicht für PS4 oder Xbox One. Und das bringt einen auch in ein Dilemma. Ja, beispielsweise, man weiß, dass die PlayStation 4 wohl nicht abwärtskompatibel sein wird zur PlayStation 3, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, weil das technisch extrem aufwendig wäre. Und das bedeutet, dass dieses neue Spiel, das im September rauskommt, quasi dort, wo dann auch irgendwann, ja, in der Zukunft dann auch die PS4 erwartet wird, ja. Also Anfang des nächsten Jahres, wahrscheinlich wird es noch Weihnachten diesen Jahres, ja, kann ich mir schon vorstellen. Und dort kommt dann eben ein Spiel raus für die alte Konsole. Ja, und da ist jetzt das Dilemma. Ich will ja schon gern das GTA 5 haben. Ja. Ich hatte jeden GTA-Teil bisher gehabt. Zurzeit spiele ich auch GTA 4 Episodes from Liberty City auf dem PC weiter, weil ich eben keine PS3 mehr habe. Ja, ich habe Episodes from Liberty City zweimal gekauft sozusagen. Und für die PlayStation habe ich es auch, aber da kann ich es eben nicht mehr spielen. Und die ist nämlich hin. Ja, ganz tolle Qualität war das, ja. Ja, und das Problem ist, jetzt müsste ich mir wieder eine PS3 kaufen. Da habe ich aber eigentlich keine Lust mehr drauf, mir eine alte Konsole zu kaufen, vor allem nicht zu dem Preis, weil die ist immer noch viel zu teuer, meiner Meinung nach, ja, wenn schon die neue Konsole in den Startlöchern steht. Ja, da kaufe ich mir doch keine PS3 mehr, jedenfalls nicht für 199 Euro. Also unter 100 Euro lasse ich nochmal mit mir reden, ja, für so eine alte Konsole, aber ansonsten kann man das vergessen. Ja. Also schon ziemlich nervig, ja. Und ein bisschen unverständlich, was für eine Strategie da dahinter steht. Ja, und Das letzte ist auch dann gleichzeitig auch eine, ja, wie immer so das etwas das Kuriose daran. Ja, schaut euch mal das Video an. Das ist nämlich nicht nur beeindruckend, sondern auch teilweise sehr kurios. und da könnt ihr mal reingucken, auch wenn ihr das einfach mal so ein bisschen was Witziges sehen wollt. Naja, ich weiß nicht. Also mir verschlägt da immer die Sprache. So richtig lang kann ich es nicht, aber es ist unglaublich, wie genial das ist. Und das ist ein absoluter Pflichtkauf. Ja, absoluter Pflichtkauf. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche. Nur wie und wann und für welches System, da muss ich jetzt erst nochmal gucken, ob ich das da wirklich jetzt für die alte PS3 kaufe und mir nochmal eine alte PS3 zulege oder ob ich dann nicht doch warte, vielleicht kommt doch noch mal eine Version für die PS4 raus von dem Spiel. Ein GameStop-Mitarbeiter hat gesagt, ja, da wird dann auch noch eine PS4-Version kommen. Aber ich bin da nicht ganz so sicher, weil schon müsste doch da irgendetwas in der Werbung schon zu sehen sein. Ich kann mir es nicht vorstellen, beziehungsweise ich kann mir eigentlich beides nicht vorstellen. Ich finde deswegen das alles ziemlich kurios. Also, das war's dann für heute von der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder auch Kritik loswerden wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Google Plus findet ihr mich, Rios Wochensicht. Einfach oben in der Suche Rios Wochensicht eingeben und dann findet ihr die Seite. Dort könnt ihr zum Beispiel Kommentare bei dem entsprechenden Artikel zu der jeweiligen Sendung dann loswerden. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcasts.com. Und da bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Ja, und mit Essen dran, ja. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und schaut euch vielleicht mal PP an oder so, ja. Lasst euch nicht ausspielen werden. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!